Abschnitt 11 aus die Onyxschale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyxschale von Victor Aubutin. Der ewige Feiertag. Für die stille Welt da draußen gibt es keinen Alltag. Jeder Tag ist groß, ernst, feierlich und verwunschener Mysterien voll wie eine Krönung im Münster zu Aachen. Jeder fängt in Purpur an und endet in Purpur. Nur wir sind es, die aus dem Sakrament der Lichtgebung einen Dienstag machen und einen Mittwoch und die dann in Briefen schmieren, wollen Sie sich gefälligst am Mittwoch zu mir bemühen, um die Angelegenheit mit dem Mietskontrakt definitiv zu regeln. Ende von Abschnitt 11.